Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Samstag. Hier sind wir wieder. Niemandsland geht auf Sendung von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas. Von hier von der Plaza Real. Willkommen. Es ist Samstag, der 21. Februar 2015. Aus dem Nest namens West, gebe dir den Rest mit dem Jazz. Jazz. Bewege dein Gesetz, jeder bewegt sich, niemand wird verletzt. Böller jude mess, böller jude mess, gell, janama gell, west ist in die Kess. Bosch und an den Fest, du kennst mich, ist der Mess. Hip-Hop, Deutsch, Türkisch mit Jazz. Beschäftige damit, lerne Schritt für Schritt den Eintritt, Eintritt durch ein unbekanntes Land, schon lang stand Jazz mit Hip-Hop in Verbindung wie Mischung mit einem Gefäß. Ah ja, das Gefühl ist da, eine Substanz gemischt mit einem Spiritual. Durch jede Enge in die Menge verdränge ich meine Bänge. Alexei, Phase 5, nur Respekt an Jazzklänge. Mitten ins Blut, durch das Ohr, durch den Kopf und hinab in den Bauch, durch das Knie und der Fuß geht auf und ab und auf und ab und auf und ab. Mach die Augen auf, was geht ab? Mein Mund spricht die Worte, die ich hab, in das Mikro, das ich schnapp, meine Hand von der Fliege, das Ding, das swingt, ja, deshalb bin ich hier. Department. Von der Reimexplosion, reimen hier mit einem jazzigen Ton. Schon dämmert es dir bei diesem Projekt, wird abgecheckt, was sich hinter Jazz versteckt. Ob es sich mit germanischem Rap-Gesang verbinden kann, sich was Neues bildet, dann hat es geklappt. Viele Selbstlust-Tests, mal was anderes zu hören, es ist Jazz. Das ist Jazz. Mit Jazz haben wir die letzte Sendung aufgehört und mit Jazz wollen wir die heutige Sendung auch wieder beginnen. Der goldene Bär für die Meinungsfreiheit, so könnte man die Preisverleihung bezeichnen. Die Berlinale bleibt politisch. Das ist schon mal gut. Der goldene Bär für den iranischen Film Taxi des mit Berufsverbot belegten Regisseurs Jaffa Panahi ist ein wichtiges Signal gegen die Beschränkung der Kunst. We'll be right back. Jazz kamen in mehreren Bereichen. Das Zeichen war dadurch die Stütze in der gleichen Struktur in diversen Stücken. Die Mutter sitzt nicht auch im Publikum. Ich bin nicht in der Lage, etwas zu sagen. Ich bin zu ergriffen. So schluchzte die kleine Hanna am Samstagabend vergangener Woche im Berlinale Palast, als sie auf der Bühne den Goldenen Bären für Taxi, den neuen Film ihres Onkels Jaffa Panahi, entgegennahm. Panahi konnte den Hauptpreis des Filmfestivals nicht persönlich annehmen. Der 54 Jahre alte Regisseur aus Iran darf nicht reisen. Die Regierung seines Heimatlandes belegte ihn wegen seiner immer wieder gesellschafts- und regimekritischer Filme, wegen Propaganda gegen das System, mit einem 20-jährigen Berufsverbot und verurteilte ihn 2010 zu 6 Jahren Haft. Zurzeit steht Panahi unter Hausarrest. Sein Pass wurde eingezogen. Eine bedrückende, eine empörende Situation, die sich in den Tränen Hannas spiegelte. Es sind Tränen der Freude darüber, dass die Welt am Schicksal ihres Onkels teilnimmt, stellvertretend für viele andere von Zensur, Unterdrückung und Repression bedrohte Künstler in Iran und natürlich allen anderen Ländern, die Kunst- und Meinungsfreiheit einschränken. Aber es sind vor allem auch Tränen des Unglücks. Ich bekam Appetit, großen Appetit, Appetit auf dem Jazzy Jazzy Beat. Schmiede, heiße Reime, schmiede sie so wie ein Spiel. Bin noch nicht im Zenit, aber mit unter. Für die große Sympathie, die ihm international zuteil wird, ist Panahi selbst mitverantwortlich, denn er bleibt sichtbar. Immer wieder gelang es ihm in den vergangenen Jahren, trotz des Verbots, in aller Heimlichkeit und mittels mutiger Helfer Filme zu drehen und sie außer Landes zu schmuggeln, teils auf abenteuerlichstem Wege. Die mit Digitalkamera und Handy gedrehten Filme sind eine pseudodokumentarische Chronik der Lebensumstände Panahis, der sich selbst zum Hauptdarsteller in einer teils authentischen, teils inszenierten Handlung macht. So gelangte 2011 in Filmnist, dies ist kein Film, zum Festival nach Cannes, der einen Tag des Wartens auf die Urteilsverkündung illustrierte. 2013 lief im Berlinale-Wettbewerb Pardé, geschlossener Vorhang, der Panahis prekäre, von Paranoia geprägte Wohnsituation zeigte. Und nun Taxi, der riskanteste von allen. Denn während in Film Nist und Pardé in den Privaträumen Panahis gedreht wurden, spielt Taxi in der Öffentlichkeit, am helllichten Tage auf den Straßen Teherans. Der Regisseur montierte kleine Digitalkameras auf das Armaturenbrett eines ganz normalen Taxis, setzte sich selbst an Steuer und filmte dann sich und seine Fahrgäste. Ein Höker, der mit illegalen westlichen Filmen auf gebrannten DVD handelt und den prominenten Regisseur prompt als Partner gewinnen will. Zwei religiöse Freundinnen, die Goldfische in einem heiligen Brunnen aussetzen wollen. Ein Straßenräuber, der sich für drakonische Strafen für Straßenräuber ausspricht, wenn sie die Falschen, nämlich die Armen, ausrauben. Und eine Anwältin, die ihm Mut zuspricht. Gespielt wird sie von einer in Iran bekannten Menschenrechtsaktivistin, die durch ihren mutigen Auftritt in Taxi sich ebenfalls Repressalien ausgesetzt sieht und mit Berufsverbot belegt ist. Auch Panahi selbst ist natürlich nicht vor einer weiteren Verschärfung seiner Haftbedingungen gefeit, je mehr Filme er dreht und ins Ausland bringen lässt. Auch Hanna, Panahis wunderbar naseweise erst 10 Jahre alte Nichte, nimmt neben ihrem Onkel im Taxi Platz und liest ihm die in der Schule gelehrten staatlichen Direktiven vor, die Filme in Iran für Verleih und Aufführung tauglich machen. Doppelpunkt. Das sind folgende. Keine unverschleierten Frauen. Kein sordid realism, der also die Gesellschaft von ihrer dunklen und realen Seite zeigen könnte. Natürlich alles Verbote, die Panahi natürlich der Reihe nach bricht. Willkommen. Das Schöne, das Bezaubernde an Panahis Filmen ist, dass die Notlage ihn nicht bitter oder gar zynisch gemacht hat. Taxi ist eine Hommage an viele iranische Filme, die auf den Straßen Teherans spielen, darunter Abbas Kiarostamis moderner Klassiker Ten. Er zeigt, wie sich die Menschen in Iran mit Lakonie und Einfallsreichtum gegen die inhumanen Normen stemmen. Panahi selbst gelingt das Kunststück, zugleich Subjekt, Regisseur und fiktive Figur seines eigenen Films zu sein. Indem er die Rolle des einfachen Chauffeurs einnimmt, mischt er sich symbolisch unter sein Volk. Er zeigt, dass er trotz seiner besonderen Situation, trotz seiner Prominenz nicht nur mitfühlt, sondern immer noch in ihrer Mitte ist. Taxi ist ein zwangsweise unauffälliger, streckenweise sehr heiterer Film voller Situationskomik, der gerade durch seine betonte Leichtigkeit so berührend wird. Banai für Taxi mit dem Goldenen Bären auszuzeichnen, ist nicht nur künstlerisch gerechtfertigt, es belohnt auch den Mut des Filmemachers und seiner Kollaborateure, sich über die reale Bedrohung für Leib, Leben und Liebste hinwegzusetzen. Und für das Recht, sich mit politischen Miss- und Zuständen künstlerisch auseinanderzusetzen. Yafir Panahis Filme müssen so oft auf internationaler Ebene gewürdigt, gezeigt und prämiert werden, bis er seine Preise überall auf der Welt persönlich entgegennehmen kann, als freier Mann und Künstler. Erst dann können Hannas Tränen die der reinen Freude sein. Okay, alles klar, mein Name ist Onkel Ben, ich komme von der Band State of Department. Vor mir steht der George an seinem Saxophon, er spielt mit der Musik, eine Leichtigkeit für ihn schon. Trifft er den Ton, presst mit tausenden von Phonen seine Stimme in das Instrument, schon kommt sein Lohn. Schöne Melodien, die auf dem Takt liegen, die immer weiter mit dem Musikfluss fliegen. In den Sonnenschein greifelt ein, ohne Szene-Laberei, um den heißen Brei, ohne Wichtigtuerei von der Oldschool-Polizei. Such a search, wir kreuzen über vom Hardcore zum Jazz. Unsere Mentalität ist Flexibilität. Ja. عدم رعایت حجاب و شونت اسلامی، تماس زن و مرد، پرهیز از سیاه نمایی، پرهیز از خشونت، ممنوعیت استفاده از کراوات برای شخصیت های مثبت، عدم استفاده از اسامی ایرانی برای شخصیت های مثبت، بهتر است از اسامی احمد ها باشد. Ja, das Kind hat soeben auf dem Rücksitz des Taxis ihres Onkels die islamischen Regeln vorgelesen. Da waren einige sehr kuriose. Und zwar, eine Regel sagt, in Filmen sollen die Guten immer iranische Namen haben und niemals Namen von islamischen Heiligen oder Propheten. 2, 1, 3, 4. Wir sind wieder mal live dabei hier. 2 sind mit dem Mund am Mikro und einer Hand dreht. Dreht und dreht den Rhythmus an. 3 Takte lang war der Gesang schon im Programm. Und 4 sind wir, der pure Geschmack mit der Trompete von Tattoo. Hörst du dem Rap zu? Nun spielt Joe sein Instrument im Flow. Der Stuhl war ja vor ein paar Jahren schon auf der Bühne und wir warteten und hofften, dass er kommen könne, als er Mitglied der Jury war, Jafar Panahi. Aber das Berufsverbot gilt nach wie vor, Hausarrest ebenfalls. Aber wir sind froh, dass Familie da ist, dass eine seiner Darstellerinnen da ist, die Sie eben im Film gesehen haben, nämlich seine kleine Nichte Hannah Saidi und seine Ehefrau ist hier. Willkommen, Tere Panahi. Ja, der Applaus gilt der kleinen Nichte des Onkels des Regisseurs Pani. Die Leute sind sehr ergriffen. Der Applaus ist total. Die Mutter sitzt auch im Publikum. Ich bin nicht in der Lage, etwas zu sagen. Ich bin zu ergriffen. Muss auch nicht. Nein, wollen wir das Team auf die Bühne bitten? Ja, alle Teams. Alle Teams für ein großes Foto und herzlichen Glückwunsch an Jafar Panahian und seine Familie. I would like to ask all the winners of tonight to join us on stage. Please come on stage. Come up here. All the winners of tonight. Gut, das war also die Berlinale bzw. die Bärenverleihung vom vergangenen Samstag in Berlin. Da gab es also den goldenen Bären für Jafar Panahi. Den tollen Film, ich habe mir Auszüge schon davon angesehen im Internet und mir gefällt der Film. Der zeigt einfach, dass jemand weiß, was er macht, das hat Hand und Fuß und man bekommt wirklich einen irre interessanten Einblick in das Leben unter einem Regime, wie hier auch, wenn wir zum Beispiel an den neuen Film von Silvia Pérez-Cruz denken. Das wird ein Film sein, der sich mit dem leidigen Thema Zwangsräumungen beschäftigen wird. Das ist auf anderer Ebene etwas Ähnliches. Überall, wo Menschen gestoßen, herumgeschubst, ausgebeutet, erniedrigt und geschlagen werden, da freut man sich, wenn zumindest die Kunst das zeigt, das öffentlich macht und auch noch prämiert. Das gibt den Leuten Kraft, weiter für ihre Ideen und für eine bessere Situation und eine bessere Welt zu kämpfen. Weitere Gewinner. Neben dem Goldenen Bären gab es den großen Preis der Jury für den Silbernen Bären für den Film El Club von Pablo Larraín, Chile. Über diesen Film hatten wir ja auch schon einiges gesagt. Es geht da um Päderastenpriester, die eine Art Päderastenclub aufmachen und Kinder sexuell missbrauchen. Dann den Alfred-Bauer-Preis für neue Perspektiven, Silberner Bär, Xcanul, Jairo Bustamante aus Guatemala. Den Silbernen Bären für die beste Regie, Ex Aeco Aferim, Radu Jude aus Rumänien für den Film Body und Malgorzata Zumowska aus Polen. Die teilen sich also den Bären für die beiden Filme Aferim und Body. Respekt! Zur besten Schauspielerin wurde Frau Charlotte Rampling gekürt. Die bekam den Silbernen Bären für ihre Rolle in dem Film 45 Years aus Großbritannien. Und der gleiche Film ehrt ebenfalls den besten Schauspieler, beziehungsweise die Jury ehrt den besten Schauspieler des gleichen Films mit einem Silbernen Bären, Tom Courtenay, ebenfalls für das Werk 45 Years Großbritannien. Bestes Drehbuch, der Silberne Bär für Patricio Guzmán, El Botón de Nácar. The Pearl Button, also der Perlmutknopf, ein Film aus Chile. Und Silberner Bär für herausragende künstlerische Leistung, Sturia Brenth, Kamera Victoria, Deutschland. Evgeny Privin und Sergej Michalczuk, Kamera für Pod Elektreskimi Oblakami. Under Electric Clouds, Russland, Ukraine. Ist unsere Aufgabe, Respekt. Ist unsere Aufgabe, Respekt. Ist unsere Aufgabe. Und wie schon oftmals betont, den Ehrenbären gab's für Herrn Wim Wenders für sein künstlerisches Werk. Über diesen Künstler werden wir demnächst einmal ausführlicher berichten. Das lohnt sich. Jo. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Rap. Breaken, breaken, breaken, sprühen, sprühen. Und ich fragen, wird der Gott des Hip-Hop sich um mich bemühen? Ich denke nicht, denn mit Scheuklappen im Gesicht suchst du Zuversicht vor dem jüngsten Gericht. Doch das gibt es nicht, mein Freund. Du hast wohl deinen Stil vergessen, bist stattdessen ganz zerfressen, nur von der Idee besessen. Regelbücher zugestalten, zu verwalten, redest von der Alten viel zu viel. Wie sollen sich da Ideen entfalten? Hey, öffne deinen Geist und der Rest kommt von alleine. Religion ist Opium für den Hip-Hop, weißt du, was ich meine? Werfe deine Dogmen weg, denn sie sind nicht dauerhaft. Schon mal irgendwo gehört? In der Bewegung ist die Kraft. Geh einen Schritt zurück, mach dich locker, schau dich um, konzentrier dich auf dich selbst und vergiss das Drumherum. Hinter welcher deiner Türen hält sich dein Geist versteckt oder wie weit verkrampfst du dich für Respekt? Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Yeah. Yeah. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Kurz vor halb, Werner ist mittlerweile ins Studio eingetreten. Hallo, guten Morgen. Wie jeden Samstag freue ich mich unheimlich, hier sein zu können. Das ist schön, das hört man gern. Wir freuen uns alle. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie daheim an den UKW-Empfängern in den Stuben freuen sich auch, uns zu hören. Hoffen. Ja, uns 2 Stunden zuzuhören, sich von uns schmeicheln und gleichzeitig auch erschrecken zu lassen, vielleicht ein bisschen zu belehren. Unterhalten, erheitern und betrüben, weil die Welt ist nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Und das Thema Bären und Ehrenbären und so, das können wir also jetzt abhaken. Übrigens, Ehrenbären, wie schreibt man das vorne, mit E oder mit A-Umlaut? A-Umlaut war das DDR-Wappen, ne? Der Ehrenkranz. Oh, noch früher. Aber die Ehrenbären schreiben sie natürlich Regime, von Ehre. Das wir dann nach 33 hatten, ja, da gab es ja auch irgendwie so Auszeichnungen, ja, mit Ehrenlaub und so. Ja. Eichenlaub. Ah, das war Eichenlaub, genau. Eichenlaub und Schwerter. Ja, richtig, nicht Ehrenlaub. Gut. Hier geht doch heute Morgen einiges durcheinander. Auf dem Felde der Ehre. Gut, was gibt's Neues? Hier, was die Berlinale ja dann, wenn, wie du gesagt hast, bei den Preisverleihungen, dass man sich da freut, wenn dann sogar gute Sachen einen Preis kriegen, ist ja doch erstaunlich, ne? Weil normalerweise wird es ja erwarten, dass irgendein Filmchen den Goldenen Bären bekommt, dass die Erfolge und das hohe Lob der Globalisierung verherrlichen. Aber das zeigt halt doch, dass Kultur irgendwie immer noch so eine Art Freiraum ist, trotz allen Angriffen, wo sich dann so Idioten wie wir auch austoben können. Ja? Und das wird immerhin noch zugelassen. Also das mit den Idioten lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Sag nicht wie wir. Nee, ich wollte nicht sagen Künstler. Die Berlinale ist dafür bekannt, dass sie politisch ist. Die Berlinale war eigentlich immer ein politisches Festival. Die prämierten Preise waren immer, oder zumindest zum großen Teil, politische Preise, die Haltungen würdigten und Perspektiven zeigten, die immer kritisch Stellung nahmen zu gesellschaftlichen Missständen. Das hat Tradition auf der Berlinale und wir danken, dass das so ist und bleibt. Gut, viele Dinge sind passiert. Übrigens, es gibt einen Film über Zwangsräumungen. Der wird in diesen Tagen gedreht und zwar bei uns um die Ecke. Das ist ein Projekt, das wird mit einer Art Crowdfunding finanziert. Die suchen Werner Statisten, wenn du da mitmachen willst, am Montagmorgen um 8 Uhr am Triumphbogen. Da wird gedreht. Und jetzt kommt die große Überraschung. Die wundervolle Sängerin Silvia Pérez Cruz spielt in diesem Film eine Hauptrolle. Alle Welt redet im Moment wieder über Griechenland. Der Grexit hat erstmal nicht stattgefunden. Griechenland bleibt erstmal im sogenannten Währungsbündnis. Aber wie wird's weitergehen? 4 Monate hat man ihnen gegeben, um, ja, wie heißt es da, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, oder? Ja, ich meine, Kultur, ja, da kommt einem natürlich gleich dann Griechenland in den Kopf, wenn es auch heute um andere Sachen geht, ne? Bei Griechenland, ja, also die Positionen waren ja bekannt da zwischen Griechenland mit den Vertretern Tsipras und Vakouflakis oder so, der Wirtschaftsminister. Und auf der anderen Seite, wer sitzt ihnen gegenüber? Die Frau Merkel und ein gewisser Herr Dijsselbloem, der jetzt gerade die Euro-Gruppe leitet, die, wo sich die Finanzminister treffen. Und die Positionen waren also klar, Griechenland ist nicht wieder mal, sondern immer noch am Ende, wie genau zu Beginn der Krise. Und jetzt das zweite sogenannte Rettungsprogramm läuft jetzt aus, glaube ich, nächste Woche, genau, Samstag nächste Woche, 28. Februar. Und wie geht's dann weiter? Das Angebot, in Anführungszeichen, der Merkel und Kompanie war, Griechenland soll fordern, dass das Rettungsprogramm weitergeht. Und er hat sich eben geweigert, hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, wir anerkennen euch nicht, ihr seid nicht demokratisch gewählt, also zur Troika und internationaler Währungsfonds. Also hat sehr gut angefangen, aber natürlich war klar von Anfang an, dass irgendwie beide Seiten eben Konzessionen machen müssten. Und die ganze letzte Woche, also Merkel sich wieder standhaft geweigert, unterstützt natürlich von Leutchen wie Rajoy hier in Spanien oder Finnland oder Holland. Die radikale Linie, da wird nichts diskutiert, weiter Rettung, aber zu den und den und den Konditionen, also den gleichen, die schon in den letzten 6 Jahren dazu beigetragen haben, dass eben die Bevölkerung in Griechenland heute unmögliche, fast muss man sagen, unmenschliche Lebens- und Arbeitsbedingungen hat. Und auf der anderen Seite, was also die Griechen vertreten haben, wir unterschreiben das nicht. Was wir brauchen ist, ja, wie soll man das nennen, so eine Art Überbrückungskredit, so ähnlich hat er das genannt, für 6 Monate. um über die Runden zu kommen. Und bis dahin überlegen wir uns dann, was wir wirklich machen. Ja. Und also knallhart abgelehnt alles am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Am Donnerstag hat dann zum ersten Mal Hollande angedeutet, ja, also die Griechen, die haben doch schon sehr viele Opfer gebracht jetzt, ja. Also da fand dann so ein leichter Stimmungsumschwung statt. Und jetzt gestern Nachmittag, am Freitagnachmittag, sind sie also zu einer vorläufigen Einigung gekommen. Nicht 6 Monate, sondern 4 Monate. Und jetzt werden wir sehen dann, ob das so weit überhaupt kommt, weil da ist ja jetzt noch davor, dass die nationalen Parlamente dem zustimmen müssen. Da darf man dann sehen, ob es da noch eine Überraschung gibt. Und das Ding ist eben, ist völlig lächerlich. Ja, ist EU-Vertreter, die Eurozonen-Vertreter, die wissen genau, dass sie das nicht so weitertreiben können. Die müssen das machen. Ja. Dann hat die ganze Unsicherheit, sagen wir mal, in den letzten Tagen dazu geführt, dass in Griechenland natürlich wieder Hunderttausende von Leuten an Geldautomaten gelaufen sind und Geld abgehoben haben, was die Sache eben nur noch verschärft. Ne? Die griechischen Banken haben kein Geld mehr. Woher kriegen sie das Geld? Von der Europäischen Zentralbank, die hat aber auch den Hahn zugedreht. Also wenn die harte Linie durchführen würden, dann wäre ganz klar, dann gibt's einen Knall, einen Bankrott, totaler Staatsbankrott in Griechenland. Die Banken wären pleite, erstmal die griechischen, aber kennt man ja, die Ansteckung, dann geht's weiter und das können sie sich nicht leisten. Die müssen sich auf irgendwas Vernünftiges einlassen. Es geht im Moment in der ganzen Diskussion auch um Fakten. Ein Faktencheck. Der griechische Finanzminister Varoufakis sagt, die Deutschen sollen wissen, dass sie mit ihrem Geld nicht Griechenland, sondern die Banken gerettet haben. So, um diese These geht's. Ist das wahr oder nicht? Als Fazit kann ich direkt sagen, ja, das ist natürlich wahr. Und das geben selbst die größten Hardliner zu. Man hat nicht Griechenland, sondern die Banken gerettet. Im Spiegel gibt es da einen interessanten Faktencheck, aus dem werde ich mal zitieren. Also die Troika, die nicht mehr Troika genannt werden darf, aber steht aus den gleichen Institutionen, die hat ihnen also 4 Monate Gnadenfrist gegeben. Bei vielen Deutschen ist das Urteil über die Griechen klar. Sie hätten jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt und sich allerlei soziale Segnungen geleistet, ohne die entsprechenden Steuern einzuziehen. Die Mischung aus Korruption und Verschwendung konnte auf Dauer nicht gut gehen, heißt es hierzulande. An ihrer wirtschaftlichen Misere seien sie daher selber schuld. Und die Griechen könnten sich glücklich schätzen, dass starke Partner sie vor der Staatspleite bewahrt haben, so geht das Argument weiter. Da ein unkontrollierter Bankrott Griechenlands, wie du auch gerade betont hast, die ganze Eurozone zu gefährden schien, bewilligte die Troika aus Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds 2010 und 2012 umfangreiche Hilfspakete mit einem Volumen von insgesamt 240 Milliarden Euro. Dass die griechische Regierung nun gegen die vereinbarten Sparauflagen rebelliert, wird als Zeichen der Undankbarkeit gesehen. Das ist ungefähr die Situation. Doch viele Griechen sehen den Nutzen gekürzter Renten, entlassener Staatsangestellter nicht. Während die Arbeitslosigkeit in Europa wieder sinkt, im Mittel auf 11%, beträgt sie in Griechenland weiterhin 26%. Das ist einer der höchsten Stände innerhalb der Eurozone. Auch deshalb, wie gesagt, will die neue Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras nicht länger demütigend bittend verhandeln. Sie will sich befreien und eine Lockerung der Sparauflagen erzwingen. Das heißt, alles Geld, jeder Pfennig, den die ihnen geben, ist verbunden mit knallharten Bedingungen. Ihr müsst das und das und das machen, ihr müsst uns zu Willen sein, ihr müsst uns gehorchen. In seinem neuen Buch schreibt der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis, dass die Troika-Kur eine CIA-Folter sei und die Durchsetzung der Sparauflagen mit einem fiskalischen Waterboarding vergleichbar sei. Das empört in Deutschland verständlicherweise. Wir sind keine Folterer wie die CIA. Und wir halten ihm entgegen, Griechenland werde nicht mit Wasser überschüttet, sondern mit Geld. Varoufakis daraufhin im Spiegel. Die Deutschen sollten wissen, dass sie mit ihrem Geld nicht Griechenland, sondern die Banken gerettet haben. Das Geld wurde eingesetzt, um Banken insbesondere in Deutschland und Frankreich vor weiteren Verlusten zu bewahren. Darum geht's. Jetzt Zitat. Unter dem Vorwand, Griechenland retten zu müssen, wurden hohe Verluste aus den Büchern der Banken auf die schwachen Schultern der griechischen Steuerzahler verschoben, in dem vollen Bewusstsein, dass die Kosten, weil die griechischen Schultern zu schwach dafür waren, auf Deutschland, die Slowakei, Finnland, Portugal und so weiter überschwappen würden. Natürlich gab es keine Rettung Griechenlands und keine Solidarität mit den verschwenderischen Griechen. Der griechische Staat erhielt Kredit in Höhe von 240 Milliarden Euro, damit über 200 Milliarden Euro Steuergelder an die Banken und verschiedene Hedgefonds fließen konnten. Diese Milliarden bekam Griechenland unter den Bedingungen drastischer Sparauflagen, die die Einkommen der Menschen um ein Viertel reduzierten, weshalb es sowohl für die öffentliche Hand wie für den privaten Sektor in Griechenland unmöglich wurde, ihre alten und neuen Kredite zurückzuzahlen. So, das sagt Herr Varoufakis in seinem Buch. Das durchaus Athen-kritische Handelsblatt, also die Unternehmerzeitung, beurteilte die wahren Gründe der griechischen Tragödie einmal ähnlich. Die sagten nämlich, letztlich bedeuteten die staatlichen Rettungsaktionen für die Finanzbranche, dass die Risiken, die in den Bilanzen der privaten Banken schlummerten, vom Staat übernommen wurden. Ganz einfach. Grundlage dieser Einsicht war die EZB-Studie. The Janus-Headed Salvation, also die Janusköpfige Rettung, in denen Jakob Eising und Wolfgang Lemke zeigten, dass es vor allem die Bankenrettung und ihre Folgen gewesen seien, die Griechenland in Not brachte. Eine dezidierte Aufschlüsselung der Verwendung der Troika-Hilfen auf Basis offizieller EZB- und EFSF-Quellen haben zum Beispiel die Globalisierungskritiker von Attack zusammengetragen. Wer sich näher mit dem Thema auseinandersetzen will, gehe bitte auf die Attack-Homepage attac.de. Insgesamt bringen wir Zahlen ins Spiel. 77% der Hilfen gingen an den Finanzsektor. 77%. Das Ergebnis. Von den bis Mitte 2013 nach Griechenland geflossenen knapp 207 Milliarden Euro sind gut 77% direkt, 58,2 Milliarden für Bankenrekapitalisierung oder indirekt 101,3 Milliarden für Gläubiger des griechischen Staates an den Finanzsektor geflossen. Da haben wir es. Für den Staatshaushalt bleiben aus den Rettungsprogrammen weniger als ein Viertel. Auch Professor Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, erkennt das Argument grundsätzlich an. Gut, bleibt die Frage. Wenn es denn weniger um die Griechen geht als um europäische Finanzsysteme oder das europäische Finanzsystem, warum nimmt die Troika nunmehr ein Scheitern der Gespräche in Kauf? Fazit. Varoufakis These lautet, dass die Troika-Hilfen kein Akt der Solidarität europäischer Bürger und Steuerzahler mit dem griechischen Volk waren, sondern ein Akt der Selbsthilfe des europäischen Finanzsektors zulasten der EU-Bürger. Diese These lässt sich laut Experten nicht von der Hand weisen. Grund genug, um die Selbstgerechtigkeit deutscher Wutbürger und natürlich der Wutpresse in Frage zu stellen. Ακούτε την δεύτερη ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland. Ist klar, oder? Also man muss ja sagen, dass dieser Typ einen mit jedem Tag sympathischer wird, eigentlich dieser griechische Wirtschaftsminister, wenn man den sich so anguckt, wie er auftritt, wie er die anderen Finanz- und Wirtschaftsminister da so einfach so ganz normal von Du zu Du behandelt, ne? Also in keinster Weise unterwürfig, wie man das von vielen anderen kennt, ne? Und dann hat auch, was er sagt, also wirklich so klare Worte, ne? Sagt dann, ja, er kommt hier nach Brüssel und lernt dann die Leute kennen. Aber er muss ja sagen, er ist da konfrontiert doch mit einem ziemlich ahnungslosen politischen Personal. Ja, das hat mir sehr gefallen. Ja. Und worum es geht, ist eben, dass die griechische Wirtschaft bombardiert wird. Und zu dieser Sache da, wenn er sagt, die Deutschen sollten wissen, dass mit den ganzen Rettungspaketen eben die Finanzen, die Finanzinstitutionen, die Banken und die Hedgefonds gerettet wurden, aber nicht die Griechen, die Bevölkerung. Wenn er das sagt, die Deutschen sollten das wissen. Einige Deutsche wissen das ja, zum Beispiel die Merkel und die Regierung, also die, die ein bisschen informiert sind, die wissen, ne, dass das so ist. Ja. Wer es leider nicht weiß, ist die große Mehrheit der Deutschen, weiß ich, 80-90%, die also voll diesen Kurs, der ihnen von der Merkel verkauft wurde über die Bild-Zeitung, geschluckt haben, gefressen haben und wirklich keine Ahnung haben, was da wirklich vor sich geht. Ja. Und also 80 bis über 80% vertreten eben diese Meinung, die faulen Griechen da, die nicht arbeiten wollen, die schlecht gewirtschaftet haben. Und wir fleißigen Deutschen müssen das jetzt aushalten. Das ist wirklich hanebüchen. Ja. Auch übrigens fand ich sehr nett, Schäuble, ja, der in diesen Verhandlungen oder auch in Erklärungen gegenüber der Presse sagt er dann in Bezug auf die griechische Seite, die sind unsolidarisch. Ja, also nicht etwa Solidarität von Europa gegenüber der griechischen Bevölkerung, sondern die Regierung will nicht alle ihre, die griechische will nicht alle ihre Schulden zahlen. Insofern sind sie unsolidarisch. So, das ist das, was das Wort Solidarität heutzutage bedeutet. Ja, unsolidarisch mit den Hedgefonds, den Geierfonds und den Finanzsektoren. Irgendwann wird dieses System in sich zusammenbrechen. Es muss. Es stößt jetzt schon an seine Grenzen und es wird wahrscheinlich und hoffentlich bald noch mehr Grenzen finden. Und dann wird es wieder eine Regulierung geben nach all den Jahren der sogenannten Deregulierung, wo mittlerweile alles erlaubt ist. Der Finanzsektor hat sich ja überall breit gemacht. Spekulationsfonds sind in die Lebensmittelbranche eingestiegen, in die Weltlebensmittelproduktion. Der Finanzsektor kontrolliert zum Beispiel auch schon Fußballspieler, die werden wie Sklaven verkauft, weiterverkauft und so weiter. Es wird nie aufhören, wenn man da nicht Schluss macht. Irgendwann werden sie auch die Bürgersteige privatisieren und man muss dafür bezahlen, dass man sie benutzt. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Zum Thema Krieg der Märkte gegen die Völker lese ich einen Artikel des spanischen Schriftstellers Juan José Mias. Ich habe ihn übersetzt. Im Original heißt er Protección Oficial y Desamparo Privado. Ich würde das mal so übersetzen: offizieller Schutz und private Schutzlosigkeit. Es war 6 Uhr in der Frühe in Madrid, als 7 Polizeiwannen, Panzern gleich, vor dem Haus eines Ehepaares parkten. Aus den gepanzerten Fahrzeugen stiegen rund 50 Polizeibeamte, ausgestattet mit kugelsicheren Westen, Schutzhelmen, Schlagstöcken, Pistolen, Handschuhen, Knieschützern, Kampfstiefeln und einer klar erkennbaren Zwangsräumungshaltung. Ihre Mission? Das Ehepaar Wilson und Cecilia samt ihrer 3 Kinder, eines davon ein 1-jähriges Baby, aus der Wohnung zu vertreiben. Juan José Mias illustriert seine Artikel immer mit einem Foto, beziehungsweise bringt ein Foto und kommentiert dieses Foto mit einem kleinen Artikel. Auf dem Foto zu diesem Artikel ist zu erkennen, wie die Mutter das Baby aus der Wiege hebt, während der Vater das Deckchen vorbereitet. Es ist bitterkalt an diesem Morgen und die Sonne, eingeschüchtert durch das Polizeiaufgebot, will gar nicht so recht hervorkommen. Doch der Gaia Investmentfonds mit dem Namen Blackstone, schwarzer Stein, dem die Madrider Bürgermeisterin Ana Botella auf allerdümmste Weise die Wohnung von Wilson und Cecilia übergeben hatte, ließ sich nicht erweichen. »Schick die Armee, wenn nötig«, sagte man aus der Chefetage des Gaia-Fonds. Und die Armee, diszipliniert, stellte sich ein, um das Fleisch des Kleinkindes, zart wie das eines Lämmchens, den Aasgeiervögelfreunden der Bürgermeisterin auszuliefern. »Das sind so Mehrwertgeschichten«, werden manche sagen, doch sollte daran erinnert werden, dass die hunderte und tausende Wohnungen, die Frau Botella zu Spottpreisen an die Spekulanten ohne Seele verramscht hatte, geschützte Sozialwohnungen waren. Das bedeutet, dass sie mit öffentlichen Geldern aller Bürger gebaut worden waren, mit dem Ziel, den am meisten bedürftigen Familien ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Wie zu erwarten war, verdreifachten die neuen Besitzer die Mieten sofort, kaum dass sie die Kontrolle über die Häuser hatten, und die öffentlichen, sozial geschützten Wohnungen verwandelten sich in private Schutzlosigkeitszonen. Am Tag des Verbrechens verbreitete die Bürgermeisterin ein schmieriges Video zur Selbstbeweihräucherung. Auch das hat sie von unseren Steuergeldern bezahlen lassen. Protección Oficial y Desamparo Privado, Juan José Mias. Eran las 6 de la mañana en Madrid cuando 7 furgonetas, como 7 tanques, aparcaron frente a la vivienda del matrimonio de la fotografía. Descendieron de los vehículos blindados unos 50 agentes dotados de chalecos antibalas, cascos protectores, porras, pistolas, guantes, rodilleras, botas de campaña y actitud claramente desahuciadora. Su misión: desalojar al matrimonio formado por Wilson y Cecilia y sus 3 hijos, entre los que se encontraba el bebé de 1 mes y medio, al que su madre levanta de la cuna mientras el padre se dispone a envolverlo en una manta. Hacía un frío que pelaba y el sol, acojonado por el despliegue policial, se resistía a aparecer. Pero el fondo buitre, de nombre Blackstone, piedra negra, al que Ana Botella había entregado a lo tonto el domicilio de Wilson y Cecilia, no se dejó conmover. «¡Que envíen al ejército!», dijo. Y el ejército, disciplinado, acudió para entregar la carne del pequeño, tierna como la de un corderío, a las aves carroñeras amigas de la alcaldesa. «Cosas de la plusvalía», dirían algunos. «Vale, aunque conviene recordar que los centenares o miles de viviendas que Botella malvendió a estos especuladores sin alma eran de protección oficial. Significa que se habían construido con la aportación de todos para proporcionar un techo a las familias necesitadas. Como cabía esperar, los nuevos dueños triplicaron el alquiler al poco de llegar y la protección oficial se convirtió en desamparo privado. El día del crimen, Botella difundió un vídeo inmundo de autopromoción, sufragado también con nuestros impuestos. Sozialwohnungen an Geierfonds verhökert, Leute auf die Straße geschmissen mit einem unglaublichen Polizeiaufgebot. Das ist soziale Realität hier in Spanien, jeden Tag. Das sind Verbrechen, die nicht als Verbrechen bezeichnet werden dürfen, weil es eben Leute machen, die sich Bürgermeister nennen oder Bürgermeisterin. Richter, Banken, Behörden, alle sind mit im Spiel. Alle dulden diese Gemeinheiten und Schweinereien. Heuschrecken nennt man diese Investitionsfonds, die sich mittlerweile über alles hermachen, was überhaupt Lebenszeichen von sich gibt, um ihm dieses Leben eben auszupressen, auszulutschen, dann wie eine ausgelutschte Zitronenschale liegen zu lassen und zum nächsten zu ziehen. Heuschrecken. Die Berliner Musikerin Toni Kater hat auf ihrem neuen Album Eigentum ein Lied über diese Heuschrecken gemacht, über die Finanzindustrie. Heuschrecken, Toni Kater. Sieht man sie? Sie kommen aus allen Herren Ländern. Heuschrecken mähen alles nieder und sie kommen wieder. Heuschrecken, das sind die Geierfonds, die internationalen Hedgefonds, die sich über die Länder hermachen und sie buchstäblich leer fressen. Tja, und nun leben wir ja glücklicherweise in einer Demokratie. Gott sei Dank. Ja. Und nicht in China oder, nee, oder und in dann, Venezuela. Wenn solche Sachen passieren da, also Zwangsräumung oder die ganze Privatisierungspolitik, diese sogenannten Heuschrecken oder Geierfonds. Manchmal kriegt man ja was mit, ne? Dass wieder so eine Schweinerei passiert ist. Ne? Und das ist halt ein großes Problem. Dann ist es 2, 3, auch mal 4 Tage in Medien und dann ist es weg und dann ist es wieder vergessen. Ja? Wenn man das wirklich sich alles auf einen Schlag in Erinnerung rufen würde, was da passiert, besonders in den letzten Jahren, also das würde ja kein Mensch mehr aushalten. Also das Vergessen ist vielleicht noch die einzige Möglichkeit, damit zu überleben. Oder die andere Sache auch, genau die gleiche Geschichte, wo auch eben wieder unsere Autoritäten und unsere Uniformierten interveniert haben. Ein Jahr lang vergessen, vor einem Jahr ist es passiert, in Tarajal, also da unten in Ceuta, wo jeden Tag oder alle paar Tage eben Hunderte von Immigranten versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen. Und wie gesagt, vor einem Jahr, zum Glück ist es dann rausgekommen durch zufällige Videoaufnahmen, dass da eben die Guardia Civil auf eine Gruppe von Schwarzafrikanern geschossen hat mit Antidisturbio-Material, also mit Gummigeschossen und Rauchbomben, die versucht haben, vom Meer her an Land zu schwimmen. Also zuerst, wie immer, so wie die Führung der Guardia Civil wie auch der Delegado, der Regierungsdelegierte in Ceuta, alles abgestritten. Zuerst, sie seien gar nicht an dem Ort gewesen. Dann, sie hätten kein Aufstandsbekämpfungsmaterial benutzt. Dann, wo es eben langsam rauskam, ja doch, aber sie hätten nur in die Luft geschossen und nicht ins Wasser. Also jedenfalls sind da, ich weiß nicht mehr, 15 Afrikaner dann gestorben. Und die Guardia Civil und die Autoritäten nach wie vor abgestritten, dass sie damit überhaupt was zu tun haben. Die Autopsien hätten ergeben, ganz klar, dass die Leute ertrunken sind. Ja, natürlich sind die ertrunken. Ja, und also der Gouverneur da, der will dann damit andeuten, die Gummigeschosse hätten nicht direkt die im Wasser schwimmenden Immigranten getroffen, weil die an der Autopsie, also zum Beispiel keine ausgeschossenen Augen dabei waren oder sowas. Aber man muss sich das ja dann vorstellen, die Situation. Eine Gruppe von Immigranten schwimmt aufs Land zu, die Guardia Civil schießt auf die und dann verfällt man natürlich in Panik, also mir würde es wahrscheinlich so gehen, ja, und was fällt, und dann wurden also jedenfalls 15 sind gestorben, und dann fällt diesen Leuten da von den spanischen Behörden nichts anderes ein, als zu sagen, ja, die haben sich gegenseitig beim Schwimmen behindert oder die Angst, diese Panik hätte dazu geführt, dass sie eben ertrunken sind. Ja. Und dann, wie gesagt, das war ein paar Tage lang in der Presse vor einem Jahr und dann völlig vergessen, aber jetzt immerhin nach einem Jahr ist es wieder in der Presse, diese Geschichte, weil sie jetzt haben sie also tatsächlich 16 von den Guardia Civiles angeklagt, ja, Und da wird es jetzt einen Prozess geben. Am Ende werden sie sicher freigesprochen. Und da, das ist, sehe ich, völlig klar. Ne? Die korrekte Bezeichnung wäre vielleicht nicht Mord oder Totschlag, aber eben doch fahrlässige Tötung mindestens. Ja? Und selbst wenn sie überhaupt nicht geschossen hätten, ne, müssten die eigentlich angeklagt werden wegen unterlassener Hilfeleistung, oder? Aber auch hier sieht man wieder, das ist die Regierung, die wir hier haben. Was mich immer wieder wundert bei diesen Dingen, dass die Untersten angeklagt werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Polizeidirektor oder die Auftraggeber oder die Chefs, die die Befehle geben, dass von denen einer jemals angeklagt wurde, besonders bei der Polizei. Da fällt es dann immer auf die Untersten, auf die Unterlinge, die eben die Politik umsetzen, die die Politiker oder beziehungsweise ihre Bosse ihnen vorgeben. Die sitzen dann plötzlich auf der Anklagebank. Aber wo ist der Polizeidirektor von Ceuta? Wo ist der Innenminister? Wo sind die Staatssekretäre, die diese Politik praktisch befehlen? Diesen Einsatz, diesen Polizeieinsatz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizisten Anti-Disturbio-Material nehmen und das auf eigene Faust in die Menge schießen. Da gibt es immer ein Protokoll. Die fordern immer Erlaubnis an. Die haben eine Kamera, da wird gefilmt und dann sagt der Boss, okay, Feuer frei. Deshalb ist dieser ganze Prozess an sich schon heuchlerisch und verlogen, weil es eben nur, wie gesagt, die ausführenden Organe, die Werkzeuge der Macht betrifft und nicht die Mächtigen selbst. Es ist 11.06 Uhr im Niemandsland, gefühlte 11.07 Uhr, die Katastrophen und vermischten und kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag, dem 21. Februar 2015. Beginnen wir mit den Nachrichten in 100 Sekunden von den Kollegen der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung im Schuldenstreit zwischen Eurogruppe und Griechenland. Das Hilfsprogramm für Athen soll um 4 Monate verlängert werden. Bis Montag muss die griechische Regierung aber konkrete Vorschläge machen, welche Sparmaßnahmen sie umsetzen will. Reaktionen auf Einigung im Schuldenstreit. Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und sprach von einem wichtigen Schritt. Der griechische Finanzminister Varoufakis räumte ein, dass seine Regierung in Schwierigkeiten komme, wenn die Reformpläne nicht angenommen werden sollten. Tausende Menschen gedenken der Maidan-Opfer. Vor einem Jahr waren auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Präsident Poroschenko warf Russland erneut vor, die Separatisten im Osten der Ukraine zu unterstützen. Großbrand in Dubai. In einem der höchsten Wohnhäuser der Welt ist ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr erst nach Stunden unter Kontrolle bringen konnte. Trümmerteile fielen von dem Gebäude mit 86 Etagen herab. Hunderte Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, einige erlitten Rauchvergiftungen. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Stuttgart unterlag Dortmund mit 2:3. Für die Mannschaft von Trainer Klopp war es der 3. Sieg in Serie. Die Borussen konnten sich damit vorläufig auf Platz 10 der Tabelle verbessern. Stuttgart bleibt Letzter. Das Wetter heute im Südosten noch länger trocken, sonst zum Teil gewittriger Regen, Schnee oder Graupelschauer und gebietsweise lebhafter Wind. 1 bis 12 Grad. Ja, tut mir leid, Werner, für dich und Stuttgart, aber das muss man hinnehmen. Das war die Borussia und die brauchen's. Hauptsache St. Pauli gewinnt. Ja. Tja, also Maidan-Gedenken, sagen die. Wir haben ein anderes Gedenken hier, das wir unseren Hörern nahebringen möchten. Das Gedenken an das Massaker von Odessa. Wer erinnert sich nicht? Es gab am 2. Mai vor einem Jahr ein ungeheures Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa. Am 2. Mai 2014 wurden im und um das Gewerkschaftshaus mindestens 46 Menschen von Faschisten ermordet. Angehörige sprechen von mehr als 100 Opfern. Sie starben im Feuer, wurden zu Tode geprügelt, erschossen oder verschwanden. Die Überlebenden und die Hinterbliebenen demonstrieren regelmäßig vor dem Gewerkschaftshaus. Sie verlangen eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse und dass die Täter und ihre Hintermänner zur Rechenschaft gezogen werden. Das Massaker von Odessa war ein Wendepunkt im Ukraine-Konflikt. Hier im Westen ist dieses Massaker vergessen oder verschwiegen worden und wird auch weiter vergessen und verschwiegen werden. Aber ohne dieses Massaker von Odessa, bei dem faschistische Milizen, die Präsident Petro Poroschenko nach Odessa geschickt hatte, um die Anti-Maidan-Demonstranten umzubringen bzw. niederzuprügeln, niederzumachen, dieses Massaker wird ewig in Erinnerung bleiben. Nun sei endlich Ruhe in Odessa, hatte Poroschenko damals gesagt. Auch der Oligarch und Gouverneur von Dniepropetrovsk, ein gewisser Igor Kolomski, profitierte. Ihm gelang es, seinen Herrschaftsbereich bis an die Schwarzmeerküste auszudehnen. Ohne dieses Massaker, wie gesagt, ein Wendepunkt im Ukraine-Konflikt, war der weitere Verlauf des Donbass-Krieges nicht zu verstehen. Wer das nicht sieht und vergessen hat, der versteht vieles wahrscheinlich nicht, was in der Ukraine passiert ist, die letzten 2 Jahre. Berlin, Riad. Es geht um Millionenexporte nach Saudi-Arabien. Es geht um Kriegswaffen. Die Bundesregierung erlaubt in großem Stil Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Allein im vergangenen Monat genehmigte das Haus von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, Exportanträge in Höhe von 110 Millionen Euro, so viel wie seit vergangenem Sommer nicht mehr. Tatsächlich ausgeführt wurden seit Oktober 2014 sogar Waffen im Wert von 332 Millionen Euro. Darunter befinden sich neben Lenkflugkörpern und Ersatzteilen für Kampfflugzeuge auch Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, Mörsermunition, heißt es in einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der linken Fraktion. Genehmigt wurden auch Teile für Gewehre. Dabei könnte es sich um Teile für das G36-Sturmgewehr handeln, für das es in Saudi-Arabien eine Lizenzfabrik gibt. Das Wirtschaftsministerium wollte sich zu dem Hersteller nicht äußern. Gabriel hatte sich in der Vergangenheit besonders kritisch über diese Rüstungskooperation geäußert, die schon unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung beschlossen worden war. Die Ausfuhr von Gewehren und Munition gilt als besonders umstritten, weil sich damit Aufstände leicht niederschlagen lassen. Vor wenigen Wochen gab es Zeitungsberichte, wonach wegen der unklaren Menschenrechtslage derzeit keine Waffenexporte nach Saudi-Arabien genehmigt würden. Der Spiegel schreibt zum Thema Ukraine-Konflikt Folgendes. Es geht um das Minsker Abkommen und die längste Nacht. Mittlerweile ist diese Nachricht schon überholt. Sie stammt vom Spiegel von letzter Woche. Aber es ist interessant, welche Folgen das für die europäische Politik haben wird. Hey, hey, hey. In letzter Minute hat der Gipfel von Minsk eine Eskalation der Ukraine-Krise verhindert, hieß es noch letzte Woche. Doch der Preis ist hoch, de facto nimmt der Westen eine Teilung des Landes hin. Die Kanzlerin zeigte sich als lupenreine Realpolitikerin und hier singt der Spiegel ein Hohelied auf die Kanzlerin. Die Ukraine-Krise hat die deutsche Politik verändert und sie hat Merkel verändert. Die Zauderin Merkel greift jetzt zu Mitteln, die sie bisher vermieden hat. Sie hat die Initiative ergriffen und sich ganz gegen ihre Art auf eine Mission mit ungewissem Ausgang eingelassen. Auch der Stil ihrer Politik hat sich gewandelt. Nie zuvor wirkte die Kanzlerin so emotional engagiert wie in diesen Tagen. Selten zuvor argumentierte sie so persönlich. Die Ukraine-Krise hat auch Merkels Blick auf die Realität verändert. Ihre außenpolitische Grundsatzrede auf der Sicherheitskonferenz in München war das Bekenntnis einer lupenreinen Realpolitikerin. Vom früheren außenpolitischen Idealismus der Kanzlerin fand sich darin keine Spur mehr. Mit anderen Worten, man lässt Putin, man hat Putin trotz des Minsker Abkommens in Ruhe gelassen. Die Russen bzw. die prorussischen Milizen haben sich die strategische Stadt Debaltseve erobert. Man hat das gelassen und ab jetzt wird eigentlich offiziell nicht mehr geschossen. Wir wissen, wenn es nochmal einen Knall geben würde, dann ist nicht nur die Ukraine und Russland, sondern vielleicht sogar ganz Europa am Rand eines großen, großen Krieges. Was man Merkel vielleicht hoch anrechnen muss, ist, dass es ihr gelungen ist, die amerikanischen Falken, die Rechten, die Waffenlobby, die amerikanische Waffenindustrie aus diesem Konflikt erstmal rauszuhalten, zumindest offiziell. Hightech-Gerät wollten die Amerikaner den Ukrainern, also den Poroschenko und den faschistischen Milizen liefern. Das hat Vizepräsident Joe Biden ganz klar gesagt. Er hat intern für Waffen plädiert, ebenso natürlich Außenminister John Kerry. Längst gibt es ausgearbeitete Szenarien, wie die militärische Hilfe aussehen könnte. Bei einem Arbeitsbesuch von Obamas Beratern in Kiew vor ein paar Wochen präsentierten Poroschenkos Leute eine Wunschliste, auf der unter anderem, Achtung, Abwehrraketen, Radargeräte und medizinische Ausrüstung standen. Der amerikanische NATO-General Philip Breedlove hält Abwehrsysteme gegen die russische Artillerie für entscheidend. Und er will natürlich auch Drohnen liefern. Doch, das Hightech-Gerät können die Ukrainer gar nicht bedienen. Sie müssten von amerikanischen Beratern geschult und angeleitet werden. Das heißt, mit den Waffen wird auch amerikanisches Militärpersonal ins Land kommen. Faktisch würde die USA damit zur Konfliktpartei. Das weiß auch Obama. Er zögert. Nach den Gesprächen mit Merkel sagt er nur, was amerikanische Präsidenten in solchen Momenten immer sagen. Man prüfe beständig alle Optionen. Amerikanische Waffenlieferungen hingegen schrecken Putin überhaupt nicht, sagt der Spiegel dazu. Im Gegenteil, wenn offiziell amerikanische Waffen und Militärberater in der Ukraine auftauchten, würden sich das russische Volk, das Putin ohnehin schon laut Umfragen mit 85% unterstützt, würde sich dieses Volk geschlossen hinter dem Präsidenten stellen. Das sagt ein Kreml-Insider. Und ansonsten freuen wir uns darauf, dass die amerikanischen Waffen dann schnell als Kriegsbeute in die Hände der Separatisten landen. Insofern wäre es natürlich für die USA, also mindestens für diesen Sektor Waffenindustrie und Tea Party und die größten Teile der Republikanischen Partei, für die wäre es schon eine Katastrophe, wenn jetzt dieser Waffenstillstand da tatsächlich funktionieren würde. Ja? Aber da würde ihnen dann vielleicht doch wieder was einfallen, dass man dann doch noch einen Krieg provozieren kann. Die Mittel dazu haben sie ja. Ne? Leider. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen, was das auch beweist, ja, kommt jetzt raus, also das war ausspioniert werden, hauptsächlich von NSA, das wissen wir schon länger, aber jetzt eine neue Methode, die haben jetzt Spionagesoftware schon auf den Festplatten installiert von bestimmten Computerfirmen, wenn die verkauft werden, ja, also Western Digital, Seagate, Toshiba und so, also es sind jetzt schon Hunderttausende von Computern, da steckt jetzt schon das System selber drin, das Überwachungssystem, was sich aktiviert, jedes Mal, wenn der Computer eingeschaltet wird, ne? Also insofern ist es doch wieder ein großer Fortschritt, ne? Dank unserem Leitwolf, den USA, dieser Ausgeburt von Freiheit und Demokratie und Menschenrecht. Ja, das ist der letzte Knüller im Bespitzelungsskandal. Man bekommt das Bespitzelungssystem direkt auf jedem Gadget, das man kauft, auf jedem Gerät, auf jedem Tamagotchi, bekommt man das integriert mitgeliefert. Das heißt, wir bezahlen unsere eigenen Bespitzelungsgeräte. Hat man da noch Töne? Wo bleiben die Proteste? Was sagen unsere Politiker? Wo bleiben die Menschenrechtsmahner? Wo ist Gauck? Wo sind die Sonntagsredner? Wo bleibt dieses ganze Krokodilstränenvolk, das sich doch immer so aufregt, wenn in Nordkorea irgendwas passiert? Oder wenn in Venezuela ein korrupter oder in Putschversuche verwickelter Bürgermeister verhaftet wird, dann schreit man hier auf und spricht von Regime und guckt ihn euch an. Da duckt man vor dem Herrn. Das waren Gedanken zum Thema Ukraine, Bespitzelung, amerikanische Herren, die uns bespitzeln und aushorchen. Ein weiteres Thema, das die Ukraine betrifft, das viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die Ukraine Europas Türsteher ist. Wenn man in einer Disco war, wo diese mit Hormonen und Bodybuilding-Methoden hochgeputschten Türsteher stehen, der weiß, wovon man redet, wenn man hört Europas Türsteher. Die Ukraine sperrt Flüchtlinge in Gefängnisse und erhielt dafür Unterstützung von der EU. Es gibt nun im Spiegel eine Reportage, da werden sehr viele Fälle aufgezählt, wo in illegalen Gefangenenlagern Flüchtlinge festgehalten, gefoltert, ausgeplündert, ausgeraubt und gegen ihren Willen jahrelang verhaftet bleiben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte 2010 schon, die EU habe Millionen Euro investiert, um den Flüchtlingsstrom von Europa in Richtung Ukraine zu lenken. Sie habe jedoch nicht genügend unternommen, um sicherzustellen, dass Flüchtlinge in der Ukraine menschenwürdig behandelt würden. Im Zuge des Ukraine-Konflikts könnte die Flüchtlingskrise am Ostrand Europas nun eskalieren. Die Regierung in Kiew muss fast 1 Million Binnenflüchtlinge versorgen, die den Gefechten zwischen Regierungstruppen und Rebellen im Osten des Landes entkommen wollen. Der Staat sei kaum in der Lage, zusätzlich für Schutzsuchende aus dem Mittleren Osten und afrikanischen Ländern aufzukommen. So warnt Ilja Todorovic, der ist UNHCR-Vertreter in der Ukraine. Das Flüchtlingshilfewerk der Vereinigten Nationen. Bereits in den Jahren 2000 bis 2006 erhielt die Ukraine laut Presseinformationen 35 Millionen Euro für Projekte, insbesondere zur Grenzsicherung über einen EU-Fonds zur Unterstützung ehemaliger Sowjetstaaten. Etwa 3/4 des Geldes gingen laut Human Rights Watch an wen wohl? An private Sicherheitsfirmen natürlich. Seit 2010 gilt das sogenannte Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und der Ukraine auch für Drittstaatsangehörige. Kiew muss seither über die Ukraine eingereiste Flüchtlinge zurücknehmen. Als Gegenleistung wurden ukrainischen Staatsbürgern im Zuge des Deals die Einreise nach Europa erleichtert. Da sieht man, wo es hingeht. Man hat also mit diesen Mitteln schon die Ukraine ein bisschen in die EU angebunden. Man hat ihnen gesagt, gut, ihr seid die Bremse. Ihr baut illegale Lager, die wir hier nicht bauen dürfen, bei uns, in unseren tollen Ländern. Sperrt da alles ein, was versucht rüberzukommen. Wenn wir euch welche liefern, dann sperrt ihr die da auch ein. Und dafür dürfen eure Leute dann erleichtert in westliche Länder reisen. Das war der Deal und so sieht's aus. Dafür braucht man so Oligarchen und Milliardäre wie Poroschenko, die man uns hier als demokratische Lichtgestalten verkauft, die aber eigentlich nichts anderes sind als Tyrannen mit Milliarden. die gekaufte Schlägertrupps von Fußball-Hooligans auf ein Gewerkschaftshaus hetzen und da Leute umbringen lassen. Schwarz war Arbeit. Schwarz und Tal war Lohn. Ein Blick ins Internet, ein Blick auf die Homepages der wichtigsten Presseorgane von diesem Samstag. Deutsche Presseorgane, globaler Lauschangriff, neues Snowden-Papier, Geheimdienste stehlen Daten bei weltweit führenden Herstellern von SIM-Karten. Spurenlose Überwachung von Mobiltelefonen ist möglich. Wir haben uns sowieso nichts anderes gedacht, aber dass das so klar und so schnell und so gut rauskommt und dann, was eben das Erschreckende ist, folgenlos bleiben wird, weil unsere Politiker hier den Teufel tun werden, das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Nicht, dass es rauskommt, nicht, dass es geschieht, sondern dass niemand etwas dagegen tut. Es sei denn, die Leute schmeißen ihre blöden Handys weg mit dem Spionage-Gadget, mit dem Spionagemechanismus, der da eingebaut ist. Aber das tun sie nicht. Die denken ja, wir haben ja nichts zu verbergen. Wie gesagt, Edward Snowden und kein Ende, schreibt die Junge Welt, wie die Enthüllungswebsite The Intercept am Donnerstagabend unter Berufung auf den im russischen Exil lebenden Whistleblower berichtete, sollen US-amerikanische und britische Geheimdienste mit Hackermethoden systematisch Hersteller von SIM-Karten ausgekundschaftet und Verschlüsselungscodes von Handykarten erbeutet haben. Wichtigstes Angriffsziel von NSA und dessen britischem Pendant GCHQ sei der weltweit führende Kartenhersteller Gemalto mit Hauptsitz in den Niederlanden gewesen. Das Unternehmen, das 2012 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erzielte, stellt jährlich rund 2 Milliarden SIM-Karten für mehr als 450 Mobilfunkanbieter her, darunter T-Mobile und die US-Großanbieter AT&T und Verizon. Zudem hat sich Gemalto, Firmenmotto weltweit führend in digitaler Sicherheit, haha, auf elektronische Personalausweise und Pässe, Bank- und Kreditkarten, kontaktlose Fahrkarten, Chipkartenleser sowie Schlüsselgeneratoren für das Online-Banking spezialisiert. Achtung, wo das jetzt hinführen kann, wissen wir auch schon. Online-Banking, das heißt, die kommen direkt an unsere PIN-Codes, die kommen an unsere verschlüsselten Daten ran und können, wenn sie wollen, irgendein Geheimdienstmitarbeiter kann praktisch gefahrlos und spurenlos unser Konto abräumen. Was sie wahrscheinlich auch fleißig machen, das läuft dann unter Internetkriminalität und niemand kommt dahinter, wer das genau war. Im Zuge der Einführung einer digitalen Infrastruktur für das Gesundheitswesen in Deutschland erhielt Gemalto 2009 den Auftrag, 25 Millionen elektronische Gesundheitskarten für Versicherte der allgemeinen Ortskrankenkassen zu personalisieren und zu versenden, auf denen künftig auch hochsensible Patientendaten verschlüsselt werden sollen. Mit dem jetzt bekannt gewordenen Fall globaler Überwachung nimmt der Skandal um die Abhöraktivitäten von NSA und GCHQ neue Dimensionen an. Experten zufolge erlaubt der direkte Zugriff auf SIM-Karten, einen Großteil der Gespräche und des Datenaustausches rund um den Globus zu überwachen, ohne zuvor die Genehmigung von Behörden und Telekommunikationsunternehmen einholen zu müssen. Ein Bruch nationaler Gesetze und internationaler Abkommen. Also Kriminelle, man kann es nicht anders sagen, diese Leute sind kriminell und sie handeln wie Verbrecher. SIM-Karten sind der Vertrauensanker aller Sicherheitsvorkehrungen in Mobilfunknetzen. Das sagt zum Beispiel Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Wer im Besitz der auf den SIM-Karten gespeicherten Kryptoschlüssel ist, kann alle Telefonate der betroffenen SIM-Karten abhören. Das betrifft sowohl zukünftige als auch in der Vergangenheit aufgezeichnete Gespräche. Wenn sich der Schlüssel in den Händen der Geheimdienste befindet, seien alle eingebauten Sicherheitsmaßnahmen wie UMTS oder LTE, die das Abhören von Telefonaten verhindern sollen, obsolet. Das Ausmaß der Spionageaktivitäten von NSA und GCHQ wird immer größer und die Bundesregierung schaut zu. De facto ist nichts mehr sicher und ein Ende der massenhaften Ausspähung ist nicht in Sicht, kommentierte Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, den Intercept-Bericht. Auch Grüne und die Piratenpartei kritisieren das Vorgehen der Geheimdienste. Die Koalitionsparteien zogen es am Freitag dagegen vor, die Dimensionen des NSA-Skandals unkommentiert zu lassen. Denen ist das egal, weil die betrachten sich ja als Spitzelpartei. die wollen ja diese Daten auch haben. Es geht ja um Daten für die Macht. Und brauchen natürlich niemals Angst haben, dass ihnen überhaupt jemals was passiert, dass jemand angeklagt wird oder so, ne? Dass alles, wie du gesagt hast, folgenlos bleibt. Ja? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel hier bei der auf Bankenniveau. Ne? Da haben wir ja diese Bank Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSCB, mit dem Sitz in London, was in Europa die größte aller Banken ist, ne? Und in letzter Zeit sind die jetzt wieder ins Gespräch gekommen durch diese Liste, die da von dem Falciani, die da bekannt geworden ist, wo also schön aufgelistet sind alle Steuerhinterzieher, Steuerflüchtlinge, die eben dort ihre, also in diesem Fall in der Schweizer Filiale, dort dann ihre Konten aufgemacht haben. Aber wenn man da näher hinguckt, was das für eine Bank ist und so, ist doch sehr interessant. Also die wurde gegründet vor 150 Jahren ungefähr in Hongkong. Deshalb heißt die immer noch so. Von wem? Von einem schottischen Abenteurer, der dort sich ganz schnell in Superreichen verwandelt hat, weil er während den Opiumkriegen in China eben mit Opium gehandelt hat, ja. Der ist der Gründer dieser Bank. Und ihre ganze Geschichte zieht sich diese Sache durch, ja. Also vor 3 Jahren in USA hatten die auch schon riesen Probleme wegen Geldwäsche, also auch von Narcotrafico, ungefähr 7 Milliarden, ihre Filialen, die sie in Mexiko hatten und natürlich auf den Kaimanischen Inseln. Und dann kamen noch andere Sachen dazu, Waffenhandel gedeckt und gefördert mit Saudi-Arabien, mit islamistischen, fundamentalistischen Terroristen, deren Transaktionen hin und her geschoben, ja. Und also wie gesagt, vor 3 Jahren in den USA, und der Skandal war dermaßen groß, dass sie natürlich zum ersten Mal sich entschuldigen mussten. Das ist doch das Mindeste, was man verlangen kann. Und dass sie auch die Schäden ersetzen würden. Und also es gab Tatbestände genug, die eigentlich dann hätten angeklagt werden müssen vom Staat, ja, wegen all diesen Geschichten, ne? Aber jetzt ist es eben so eine Riesenbank so wichtig, also die wäre dann die Bank bankrott gegangen, und aber damit werden eben andere Banken dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb hat der Staat von vornherein auf eine Anklage verzichtet gegenüber dieser Bank. Und dann hat man irgendein riesen Bußgeld ausgehandelt und dann war wieder alles gut. Ja. Ja, das ist das Problem. Sie dürfen alles. Gucken wir auf die Tat. Da sieht man Schäubles Kralle, die kommt beschwörend aus dem Dunkel, das heißt hinter einem mit Bundesadler bestückten Pult hervor. Die Tat sagt, den Horizont verbaut. Die Einigung über das Rettungsprogramm ist ein Diktat. Athen wird die Bedingungen, mit denen hier ein Exempel statuiert wird, kaum erfüllen können. So pessimistisch kommt die Tat. Steinmeier im Kongo, Afrika wieder entdecken. Der Bundesaußenminister eröffnet eine Landebahn in Goma. Mit Mitteln aus Deutschland wird hier versucht, die zivile Wirtschaft wieder aufzubauen. Klingt ja schön. Politologin über Minsk II. Was hier geschieht, ist schamlos. Die Politikwissenschaftlerin Konstanze Stelzenmüller sieht die europäische Friedensordnung in Gefahr. Ein Gespräch über Putin, Obama und rote Linien. Er mag Titten nicht, der Fall Katja Suding, FDP Hamburg und Jörg Rupp. Dürfen Grüne umgangssprachliche Wörter für die weibliche Brust benutzen? Da kann man nur sagen, die haben aber Probleme. Dann der Prozess gegen Strauss-Kahn, 66 Millionen Voyeure, böse Orgien und ein armer, mächtiger Mann. Wie die Franzosen den Gerichtsprozess gegen Dominique Strauss-Kahn gutieren. Das bringt die Taz auf ihrer Homepage heute ganz vorne weg. Dann gibt es Artikel über die NSU-Affäre in Baden-Württemberg. Zwei Rechtsextremismus-Experten sagen vor dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart aus, dort herrscht plötzlich Aufklärungswille, was es bisher nicht gab. Krieg in der Ukraine, die Kämpfe gehen weiter. Trotz der Minsker Vereinbarungen schweigen die Waffen immer noch nicht. Kiew wirft Russland vor, weitere Panzer in den Donbass geschickt zu haben. Auch hier die Taz natürlich, Überwachung von SIM-Karten, Mithören leicht gemacht. Geheimdienste haben Schlüsselcodes für SIM-Karten abgefangen und können so einen guten Teil der Kommunikation abhören. In Mexiko geht die Suche nach den Verschwundenen weiter. Der Geruch des Todes, die Verschleppung von 43 Studenten hat die Stadt Iguala aufgerüttelt. Auch Angehörige anderer Verschwundener suchen nun die Gräber. Ja, genau, zu dieser Geschichte gibt es jetzt bald hier auch in Barcelona und in anderen Städten in Europa eine interessante Geschichte. Da kommen nämlich gerade die Familienangehörigen von diesen 43 ermordeten Studenten in Mexiko und besuchen einige europäische Städte. Und um das vorzubereiten, gibt es jetzt schon Veranstaltungen, also zum Beispiel hier in Barcelona am nächsten Donnerstag, also Gespräch, Diskussion, Videoforum zu diesem Thema Ayotzinapa, Buscando a los 43, also diese Region, wo das passiert ist, wie die jetzt also die Ermordeten suchen. Ne? Dann eine Ausstellung ist dabei und mexikanisches Essen. Und also passiert ist das vor 5 Monaten und die versuchen das jetzt eben auch im Ausland publik zu machen. Und das wird hier in Barcelona sein am nächsten Donnerstag. Um 19 Uhr im Ateneu La Base, das ist dort in der Nähe vom Metro Parallel, Carré Ortes Nummer 10. Und einen Tag später, auch zu dieser gleichen Geschichte, am Freitag in einem anderen Ateneu, im Ateneu Lendrabank, das ist in Conte d'Urgell Nummer 98, dort soll es also unter dem Thema drum gehen, auch Ayotzinapa, no solo son 43, es sind nicht nur 43, die da ermordet wurden, sondern es gibt da Zahlen, die sagen, dass, glaube ich, in letzten, seit 2007 oder so, über 20.000 Menschen in Mexiko verschwunden sind. Und darum soll es also dann am Freitag gehen, am 27. um 20 Uhr soll das anfangen im Ateneo Lendrabank. Und es war schön gewesen, jetzt lag sie in seinen Armen, sie waren sich ganz nah. Kann etwas zwischen uns kommen, dachte sie, nein. Doch sie war ängstlich, sie wollte sicher sein. Sie wollte es wissen, sie hat ihn gefragt. Und anstatt sie zu küssen, hat er ihr einfach die Wahrheit gesagt. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. Denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking, und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief ein. Ihr kamen die Tränen, sie stieg aus dem Bett. Sie zog sich was über und ging auf den Balkon. Sie fühlte sich elend, sie sah hoch zum Mond. Sie wollte nach Hause, aber da war sie ja schon. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. Denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief ein. Warum hat er sie nicht getröstet und gesagt, es tut mir leid? Leider wissen wir es nicht, doch wir überlegen die ganze Zeit. Er hat ihr so weh getan, er hat sie so verletzt. Denn er sagte Homebanking, als sie ihn fragte, woran denkst du jetzt? Er sagte Homebanking und sie wollte schreien. Aber es ging nicht, sie lag nur da und er schlief. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, merci. Drollig, Fanny van Dannen mit dem Lied Home Banking. Übrigens von seiner CD Uruguay Live. Die ist von 1998, also aus den frühen Jahren des Fanny van Dannen. Ein paar gemischte historische Meldungen aus dem Monat Februar von meinem Brockhaus-Geschichtskalender. Der hängt bei mir zu Hause an der Wand, da reiße ich jeden Tag ein Blatt ab. Und da gibt es immer interessante Sachen zu entdecken. Zum Beispiel am 11. Februar 1990 wurde Nelson Mandela aus der Haft entlassen. 1993 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 94 bis 99, erster schwarzer Präsident Südafrikas und 2010, letzter öffentlicher Auftritt bei der Fußball-WM in Südafrika. Nelson Mandela, der lebte von 1918 bis 2013. Auch noch 23. Februar, das ist übermorgen, nächsten Montag. Vor jetzt 24 Jahren, nämlich im Jahr 1981, welche Situation hatten wir damals? Der Franco war gerade erst mal nur 5 Jahre tot und dann wurde die Kommunistische Partei zugelassen. Dann 1978 bekam dann Spanien so eine mehr oder weniger demokratische Verfassung. Dann war es klar, dass bei den nächsten Wahlen die Sozialistische Partei gewinnen würde. Also das war die Situation am 23. Februar 1981. Und dann haben sich damals so ein paar faschistische Militärs und Zivilisten dann gemeint, dass es jetzt höchste Zeit ist, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. Also Tejero geht mit seinen Leuten von der Guardia Civil ins Parlament, lässt ein paar Pistolenschüsse los und versucht da also einen Putsch. nicht nur Militär, sondern auch Zivilisten natürlich. In Valencia, der Milans del Bosque hat die Panzer auf die Straße geholt, ne? Also das war vor 24 Jahren und von heute aus, was kann man dazu sagen? Also vermutlich wird das so heute nicht oder nicht passieren, weil eben die Situation heute eine andere ist, besonders deshalb, weil es die PP und die PSOE, die zwei großen Parteien, eben geschafft haben, die Privilegien der Reichen so abzusichern, dass das garantiert ist, dass da braucht man dann keine Militärs mehr dazu. Ne? Also die Bourgeoisie sitzt heute genauso fest oder noch fester im Sattel wie damals unter Franco. Dann an einem 19. Februar haben wir im Geschichtskalender zwischen 1941 und 1945 das Thema Ostarbeiterinnen im Deutschen Reich. Es ging um die Zwangsarbeit für die deutsche Kriegswirtschaft. Während des Zweiten Weltkriegs mussten über 6 Millionen ausländische Männer und Frauen sowie Kriegsgefangene Zwangsarbeit im Deutschen Reich leisten. Nur wenige der fremdvölkischen Zivilarbeiter, so hießen die offiziell, wurden angeworben. Die meisten wurden nach Deutschland verschleppt, wo sie vor allem in der Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft zu arbeiten hatten. Fast 2 Millionen dieser Zwangsarbeiter waren Frauen. Die meisten von ihnen stammten aus der Sowjetunion und aus Polen. Ukrainerinnen, Weißrussinnen und Russinnen mussten auf der Arbeitsjacke einen Aufnäher mit der Aufschrift Ost tragen, Polinnen einen mit dem Buchstaben P. Die große Mehrheit dieser slawischen Zwangsarbeiterinnen war infolge der rassistischen Kriterien der Nationalsozialisten übelsten Diskriminierungen ausgesetzt. Wurde eine Ostarbeiterin schwanger, entschieden Mitarbeiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes in einer Rassenprüfung, ob mit erwünschtem oder unerwünschtem Nachwuchs zu rechnen war. Unerwünschter Nachwuchs sollte abgetrieben werden. Kinder, die dennoch zur Welt kamen, wurden von der Mutter getrennt und hatten kaum Überlebenschancen. Und ein letztes Datum, ein historisches Datum, diesmal aus dem Fußballkalender. Der Ball ist rund, das wissen wir sowieso. 1991, da fand das letzte Endspiel um den FDGB-Pokal statt. Rostock bezwingt Eisenhüttenstadt. Das DDR-Pendant zum DFB-Pokal war der FDGB-Pokal, der nationale Wettbewerb um den Cup des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da im Sommer 1990 die neue Pokalsaison bereits begonnen hatte, entschied man sich nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, die weiteren Runden ebenfalls zu spielen. Und so kam es Anfang Juni 1991 im Berliner Ludwig-Jahn-Sportpark zwischen Hansa Rostock und Stahl-Eisenhüttenstadt zum 40. und letzten Endspiel um den FDGB-Pokal, der nun allerdings offiziell unter NOFV-Pokal firmierte, dem Pokal des Norddeutschen Fußballverbandes. Oberligameister Rostock galt vor nur 4.800 Zuschauern als klarer Favorit, tat sich gegen den offensivfreudigen Ligakonkurrenten allerdings recht schwer. Nachdem Stahl mehrere hochkarätige Chancen vergeben hatte, erzielte das Rostocker Eigengewächs Jens Wahl kurz vor der Pause das Tor des Tages, als er eine Hereingabe von Florian Weichert per Direktabnahme verwertete. Sein Treffer sicherte Hansa im 5. FDGB-Finale den ersten Triumph. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 24 años. Wir hatten schon ein Lied gehört von dem Album Eigentum von Frau Toni Carter. Jeder ist anders betrunken und jeder ist anders allein. Nachdenklich machende Zeilen übers Anderssein eröffnen das fünfte Album der Berliner Musikerin, Theater- und Filmkomponistin, die darauf mit scharfsinnigen Geschichten viel Persönliches erzählt, aber auch gesellschaftliche Themen wie Gentrifizierung und Kapitalismuskritik behandelt. 11 gut arrangierte Songs, die mit vordergründiger Einfachheit prononciert die inhaltliche Brisanz untermalen. So klingt etwa Panzer, das Lied werden wir gleich hören, wie ein Kinderlied, obwohl es deutsche Rüstungsexporte thematisiert, während India offensiv das Thema der religiösen Unterdrückung der Frau enttabuisiert. Intelligente Popmusik fernab des Mainstreams. Toni Carter. Ich hab heut Nacht von dir geträumt. Ich hab geträumt, du wärst auf einmal mein Freund, mein bester Freund. Ich hab dir dafür ein Panzer geschenkt, der sich fast wie von selber wirklich nichts mehr an, solange du nichts Falsches tust. Kann sein, dass wir uns irgendwann nicht mehr verstehen. Dann schießt du auf mich und ich auf dich, so kann es schon gehen. Ich habe alles gesehen. Melody in a radio show in my land. In Barcelona, on a banda. Yeah, yeah. Panzer hieß das Lied von Frau Toni Kater. Ein Lied zum Thema Rüstungsindustrie und Panzer natürlich auch an Saudi-Arabien, an die Regime. Kino ist unser letztes Thema. Wir haben noch knappe 10 Minuten. Was können wir unseren Hörern empfehlen an Kino? Unbedingt empfehlenswert Sonntagabend und gratis und umsonst und kostenlos im Bank Expropiate de Gracia, in der enteigneten Bank in diesem Stadtteilzentrum, da oben Travesera de Gracia 181, 19 Uhr, unbedingt hingehen. Warum? Gato Negro, Gato Blanco gibt's da von Costa Rica. Also das am Sonntagabend. Dann am Dienstagabend, das ist ja gar kein Film, das ist ja, kann man ja auf dem Heimkino angucken oder unten in der Kneipe, da spielt Manchester City gegen Barca um 20.45 Uhr. Und dann aber am Mittwoch, da gibt's dann wieder Film und zwar auch Eintritt frei. Ab nächsten Mittwoch gibt's das sogenannte Mittwochskino im Goethe-Institut, im neuen Goethe-Institut in der Roger de Flor 224. Jeden Mittwoch ab jetzt Filmreihe 20 Uhr, Eintritt frei und da gibt's dann unter anderem so Filme wie Soul Kitchen, Absolute Giganten, Goodbye Lenin, Prinzessinnenbad und am nächsten Mittwoch, also wie gesagt 20 Uhr im Goethe-Institut von Fatih Akin auf der anderen Seite. Ich kann einen Film empfehlen, den ich am letzten Wochenende gesehen habe. Der hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der heißt Mr. Turner, Meister des Lichts. Ein britischer Spielfilm von Mike Lay aus dem Jahr 2014, also sehr aktuell. Und da spielt der interessante Schauspieler Timothy Spall die Hauptrolle. Nämlich spielt er den britischen Landschaftsmaler William Turner. Der Film ist ein absolutes Licht- und Bildspektakel für Cineasten, für Leute, die den Augenschmaus lieben, ein Muss. Für Leute, die das historische Kino lieben, ebenfalls. Und für Leute, die schrullige, grummlige, schräge Künstlerfiguren lieben, natürlich auch. Der Film ist relativ lang. Der dauert weit über 2 Stunden, 2,5 Stunden. Aber es lohnt sich, wie gesagt, unter den Voraussetzungen, dass man das alles mag, was ich gerade aufgezählt habe. Mr. Turner, ein toller Streifen. Jo, was noch? Kino in Barcelona, Kino in Deutschland. Dieser Sniper-Film von Clint Eastwood, der ist ja nun rausgekommen, auf den Markt geworfen. Und ich weiß nicht, ob du dir sowas antun wirst, Werner. Einen Film über einen Scharfschützen, der weit über 160 Leute abgeknallt hat. Ein Heckenschütze, ein Sniper. Diesem Mann widmet Clint Eastwood den Film American Sniper. Der erzählt die Geschichte des Scharfschützen Chris Kyle, der im Irak 160 Leute abgeknallt hat. Ein Heldenepos, das feiert ein erbarmungsloses Amerika und sorgt für erbitterte Debatten. Sniper. Der ist doch jetzt selber erschossen worden, ne? Genau, jetzt kommt das Pikante. Dieser Bursche ist selber von einem durchgeknallten ehemaligen Schießkameraden auf einem Schießplatz abgeknallt worden. Und zwar war das im Februar 2013. Da hat man ihn also abgeknallt, nicht im Irak, sondern in Texas. Kyle hatte einen anderen Veteranen, einen gewissen Eddie Roth, mit auf einen Schießstand genommen in der Hoffnung, den Mann von seinem im Irakkrieg erlittenen Trauma heilen zu können. Der hat also gesagt, gut, ich nehme den Kumpel mit, der ist völlig durchgeknallt, der ist depressiv und hat Paranoia-Anfälle. Mal gucken, was er macht, wenn er wieder eine schöne Waffe in der Hand hat und kann wieder losballern. Und dann hat er ihn natürlich abgeknallt. Das therapeutische Schießen ging nach hinten los. Routh tötete Kyle und noch einen Freund mit einer halbautomatischen Waffe. Jetzt wird in wenigen Tagen der Prozess beginnen gegen diesen Mann. Von diesem Prozess würde man nie erfahren, wenn Clint Eastwood nicht diesen Streifen gedreht hätte und der jetzt eh überall in die Kinos kommt. Die feiern so einen Mann, der aus dem Hinterhalt in sicherer Entfernung, manchmal 300, 400, 500 Meter entfernt von der Front, im Rücken seiner eigenen Kameraden, dann auf Ziele schießt, der Leute abknallt. Ob man daraus einen Heldenepos machen sollte, stelle ich mal dahin. Kyle ist ein Superheld gewesen, das glaubt zum Beispiel die Republikanerin Sarah Palin. Ja, das ist diese komische Trusnelda da, die mit ihren rechten und dummen Sprüchen immer wieder auffällt. Man feiert ihn als den ultimativen Krieger und so weiter. In Hollywood waren manche da natürlich anderer Ansicht. Scharfschützen taugen nicht zum Helden, das sagt zum Beispiel der Filmemacher Michael Moore. Bekannt zum Beispiel durch den Film Fahrenheit 9/11. Sie würden aus sicherer Deckung töten, aus dem Hinterhalt. Das sei alles andere als heroisch. Sein Onkel sei im Zweiten Weltkrieg von einem Scharfschützen abgeknallt worden. Schauspieler und Regisseur Seth Rogen, The Interview, fühlt sich durch den Hype um den Film gar an Nazi-Propaganda erinnert. Also, wer sich sowas antun will, viel Spaß, machen Sie es, tun Sie es. Aber sehen Sie es mit kritischen Augen. Wir müssen raus, Werner. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Alles Gute. Okay, ich dir auch und allen Hörern und Hörerinnen natürlich auch. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Samstag, 28. Das ist, wie gesagt, wenn das sogenannte zweite Bankenrettungsprogramm für Griechenland ausläuft. Und wir werden natürlich im Auge behalten, wie dieser Griechenland-Krimi weitergeht, ne? Merkel hat sich ja vorgestern noch dazu verstiegen zu sagen, dass die Vorschläge der griechischen Regierung ein trojanisches Pferd seien. Und also wir bleiben am Ball, wir werden wie Goethe weiter das Land der Griechen mit der Seele suchen. Jo, tschüss, ein wunderschönes Wochenende. Meine Damen und Herren, das war's. Wir müssen raus aus dem Programm. Bleiben Sie und werden Sie glücklich und denken Sie immer an Günter Netzer. Der hat einmal gesagt, Kopfballspiel ist doch auch irgendwie wie Handspiel. Agur, tschüss. Thank you.